Reimschock, schockiert Deutschland. Reimschock, verwirrt dein Verstand. Reimschock, kastriert dein Schwanz. MCs und Rash mit dem Rap-Flash. Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, MCs und Rash mit dem Rap-Flash. Reimschock, schockiert Deutschland. Reimschock, verwirrt dein Verstand. Reimschock, kastriert dein Schwanz. MCs und Rash mit dem Rap-Flash. Knock, knock, Reimschock bringt Underground-Hip-Hop nonstop, Party-Rock, das ist unser Job. Wenn der Reim schockt, wird dein Reim gestoppt. Du Flop, hast es verbockt, deine Frau hat auf uns Bock, wird von uns angelockt. Hoch mit dem Mini-Rock, gepoppt, gestoppt das Loch bis zum Eierstock, ja. Ich präzinier einen Ritz, mein Schwanz hat wie Gips. Ficken wie ein Kitz, ergreifen ein Besitz wie ein Reimschock-Blitz. Du bist und bleibst ein Witz, was sitzt sonst gibt's? Folter wie ein Auschwitzer, so wie ich dich aufschlitz. Und Reimschock in dich rein. Wir geben dir Tipps. Kannst mir deine Freundin schicken, oral in die Fresse ficken. An meinem harten Dicken wird sie dankbar voll ersticken. Und lass dich nicht verblicken, denn Reimschock attackiert, stranguliert, triumphiert, ihr filiert, repiert, kopiert, wer regiert. Reimschock schockiert Deutschland. Reimschock verwirrt dein Verstand. Reimschock kastriert dein Schwanz. MCs und Rash mit dem Rap Flash. Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, MCs und Rash mit dem Rap Flash. Reimschock schockiert Deutschland. Reimschock verwirrt dein Verstand. Reimschock kastriert dein Schwanz. MCs und Rash mit dem Rap Flash. Deine Flows sind zum Kotzen, du bist immer nur am Motzen. Aus dem Untergrund geschossen, rocken zwei Reimschocker, auch die langweiligsten Socken. Du bist ganz schön erschrocken, kommst am Rappen in Stocken, das ist genau deine Art, immer alles zu verbocken. Deine Rhymes sind viel zu trocken, wirst gern Antischocken. Tricks, enge blonde Locken, meinst du kannst dich damit schocken? Doch ich muss dich abblocken, wegen dir hab ich Migräne. Mir fehlen die Hip-Hop-Gene, pumpst die H in die Vene. Bist voll in der Szene, benutzt deine Creme gegen Orgasmus-Probleme. Hast nur Beizsysteme, produzierst nur Schrott. Verfluche deine Seele, ich bin der Reimgott. Reimschock schockiert Deutschland. Reimschock verwirrt dein Verstand. Reimschock kastriert dein Schwanz. MCs und Rash mit dem Rap Flash. Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock, Reimschock.